Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Start in die neue Woche. Montag ist ja manchmal so ein bisschen holzig bei dem einen oder anderen. Ich muss sagen, als ich noch angestellt war, war Montag für mich auch mal ein bisschen holzig. Inzwischen geht's. Ich wollte ja eigentlich heute Morgen schon mit Sport starten, hat aber überhaupt nicht geklappt. Also ich hatte gleich heute Morgen Telefon, E-Mails, eine Menge los. Jeder wollte irgendwie was mit mir klären von meinen Kunden, weil ich hatte jetzt noch zwei Häuser verkauft. Die müssen jetzt bald zum Notar, dementsprechend die Finanzierung vorbereiten, die Unterlagen besorgen und übersenden, einscannen, digitalisieren und so weiter. Das hat heute Morgen alles mehr Zeit in Anspruch genommen, als ich gedacht hatte. Und dementsprechend war heute noch gar nichts mit Sport. Und deshalb mache ich jetzt erstmal das Video und dann geht's gleich ins Gym. Und nach dem Gym besuche ich noch einen Freund, den habe ich schon jetzt ein paar Tage nicht mehr gesehen, auf einen netten Schnack. Und ja, dann fahre ich zu Kimba, dann werde ich mit den Hunden eine Runde gehen und dann bin ich wieder hier. Und dann kann der Tag gemütlich eine Runde ausklingen am Abend. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos ist, die Zukunft der Frauen wird einsam. Sehr einsam. Und zwar möchte ich euch auch sagen, warum. Ich habe da meine Beobachtungen zu angestellt und habe das auch schon vor längerem festgestellt, aber final ist mir das jetzt nochmal richtig bewusst geworden. Wenn wir jetzt mal sehen, beispielsweise als, nehmen wir mal unsere Großeltern. Da war das völlig normal, dass die Familien zwei oder drei Kinder hatten. Also wenn ich mal überlege, mein Vater oder meine Mutter, mein Vater hat eins, zwei, drei Geschwister. Und meine Mutter hat zwei Geschwister. Also hat mein Vater hat insgesamt vier. Also insgesamt vier Kinder waren es bei meiner Vaterseite der Familie und drei bei der mütterlichen Seite. So, jetzt kommt die nächste Generation, also die Babyboomer, das sind dann wiederum meine Eltern. Die haben es dann immer noch zustande gebracht, zwei Kinder auf die Welt zu bringen. Also ich bin 1981 geboren, meine Schwester ist 1984 geboren. Ich habe nur eine jüngere Schwester, obwohl die inzwischen zeitlich auch nicht mehr jung ist. ja, so war das. Also die haben immer noch, hat meine Mutter mich mit 21 gekriegt und dann 2,5 Jahre später meine Schwester. 2,5 Jahre später, ja, kommt hin. 83 oder 84? 84. So, das heißt, sie hat beide Kinder unter 25 gekriegt, ja. Unter 25. Und dann war sie damit schon durch und hat dieses Kunststück vollbracht und hat zwei Kinder. Und auch wenn sie jetzt viel falsch gemacht hat, hat sie trotzdem am Ende des Tages es zustande gebracht, einen Sohn zu zeugen. So einen Sohn auf diese Welt zu bringen. Und egal, was wir für Probleme hatten, das hat für sie den Vorteil, ganz gleich, was ihr passiert. So, Blut ist ja dicker als Wasser. Ich mache nicht jeden Spaß für meine Mutter. Erzähle ich euch auch gleich was Interessantes zu. Aber ich mache ja schon. Also letztlich und endlich wisst ihr ja, wenn die Mutter jetzt nicht alles komplett verkehrt gemacht hat und hat auch mal was eingesehen, so wie meine, und hat sich auch für den einen oder anderen Fehler aus meiner Kindheit entschuldigt, weil sie das heute wirklich einsieht. Dementsprechend haben wir eine Basis. So, und wenn sie jetzt mal mit ihrem Auto liegen bleibt oder so, steige ich natürlich in mein Auto, fahre dahin. Ich fahre jetzt nicht mehr nach Hamburg, um sie abzuholen, wenn sie sich mit ihrem Mann streitet oder ich mache diesen ganzen Blue-Pill-Eiertanz nicht mehr. Aber wenn sie jetzt ein echtes Problem hat, wo man als Mensch natürlich hilft und die Red Pill nehmen, heißt nicht, dass man jetzt Frauen nicht mehr hilft. Frauen helfen ist nicht automatisch simpen. Es kommt darauf an, ne, aus welcher Perspektive man das macht. Und jetzt ist es so, natürlich helfe ich meiner Mutter, dann fahre ich hin, wenn sie liegen bleibt und möglicherweise fahre ich dann sogar los, kaufe eine neue Autobatterie von meinem Geld, weil sie ist Friseurin in Rente, hat dementsprechend nicht viel Geld und dann ist es notfalls auch geschenkt, das Geld. Darum, das meine ich damit nicht. Also das kann man dann ruhig mal machen für seine Mutti. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, sie hat diese eine Sache richtig gemacht. Sie hat es zumindest fertig gebracht, einen Sohn zu machen. Heißt, hätte sie jetzt zwei Töchter gemacht, hätte sie ein großes Problem. Weil ich habe ein Überbrückungskabel fürs Auto im Keller. Ich habe sowas schon mal gemacht. Ich bin gelernter Automobilkaufmann. Ich kann ihr praktisch helfen. Ich habe schon mal eine Zylinderkopfdichtung gewechselt. Ich bin handwerklich nicht ganz ungeschickt. Wenn sie jetzt meine Schwester anrufen würde, dann könnte die zwar da hinfahren, um sie abzuholen. Das war es aber auch schon. Große Hilfe kann sie nicht. Also die könnten höchstens dann gemeinsam in irgendeinem Autohaus anrufen und die Sache über Geld lösen. Aber sie können nicht selbst sich helfen. Wenn sie jetzt also kein Geld hätten, könnten sie sich auch gar nicht helfen. Also das ist die einzige Möglichkeit, wie die dann was machen können. Wenn meine Mutter jetzt zwei Schwestern, also zwei Töchter gekriegt hätte, könnten da zwei Töchter hinfahren, könnten sich dann daneben stellen und beide dann mit großen Augen gucken, warum dieses Auto nicht angeht. Mehr könnten die da nicht machen. So, ich jetzt als Sohn kann jetzt hinfahren, kann das Problem wahrhaftig lösen. Ich kann wirklich praxisnahe Hilfe anbieten und diese Sachen weiterbringen. So, ich kann dafür sorgen, dass das Auto zurückkommt. Ich habe ein wahnsinniges Netzwerk. Ich kann einmal telefonieren. Dann kommt ein bekannter Unternehmer von mir. Der hat so ein LKW, wo man tatsächlich so ein Auto rauffahren kann. Also ich kann ein ganzes Netzwerk bewegen, wenn ich will. Ich kann richtig Probleme lösen. Und das kann man auch mal so aussprechen, weil das ist ja wirklich eine wertvolle Geschichte für jeden Menschen. Mann, Frau, lassen wir da kurz mal raus. Also wieder zurück zu den Frauen. Meine Mutter hat zumindest das richtig gemacht. Das ist mir jetzt erst neulich auch noch bewusst geworden. Ich muss jetzt so ein paar Schleifen fliegen, am Ende verbindet sich das alles. Mir ist das jetzt final erstmal bewusst geworden. Jetzt habe ich mich ja von meiner Freundin getrennt. Wie gesagt, am 1.12.19 bin ich ausgezogen. Seitdem wohne ich hier in diesem Rhein-Mittelhaus. Und da ist mir jetzt erstmal bewusst geworden, okay, meine Ex ist jetzt 38. Keine Kinder. Und ihre Nachbarin ist 40. Keine Kinder. Ihre andere Nachbarin ist 33. Keine Kinder. Und die andere Nachbarin ist auch so 35, eine Tochter. Okay, habe ich ja schon mal in einem anderen Video angesprochen. Die haben es jetzt geschafft, 4 von diesen modernen Female-Weibern haben es jetzt geschafft, gemeinsam 0,25 Kinder auf diese Welt zu bringen. Und dann ist es auch noch eine Tochter. Ich habe nichts gegen Frauen, nicht falsch versteht. Aber die Superkraft, und da habe ich jetzt begriffen, auch aus diesem Kontext, wie ich beispielsweise, welchen Mehrwert ich einem Menschen bieten kann. Alleine dadurch, dass ich ein Mann bin, dass ich dieses Netzwerk habe, diese Fähigkeiten habe, diesen Willen habe, dieses logische Denkvermögen habe, wichtigen Dinge, mich mit wichtigen Themen zu beschäftigen und nicht nur mit, ich möchte noch eine Schüssel hier auf der Fensterbank stehen haben, weil die sieht ja so toll aus und da müssen kleine Steine drum sein, so diese typischen Frauenthemen halt, diesen ganzen Wahnsinn. Da laufen die ganzen Leute durch die Stadt und bringen dann so eine Schüssel mit kleinen Kieselsteinchen drumrum, damit das dann schön auf der Fensterbank aussieht. Wenn man sich mit sowas beschäftigt, kann man logischerweise auch nichts. So, und jetzt habe ich begriffen, okay, diese 4 Weiber, die da jetzt wohnen, alle diese Generation Millennials, also quasi meine Generation, haben es jetzt geschafft. Also das ist die erste Generation, die ich jetzt so sehe, die es wirklich vollbracht hat, keine Kinder mehr auf diese Welt zu bringen. Ja, ich weiß, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt auch in meiner Generation noch welche, die haben 1 oder 2 Kinder. Aber der Regelfall ist das nicht mehr. Also das, was ich tatsächlich in meiner Umgebung sehe, muss ich sagen, maximal ein Kind haben die noch. Also jedes dritte Paar hat noch ein Kind. Viel mehr kriegen die das nicht mehr zustande. Und das führt jetzt dazu, diese ganzen Frauen, die ich da jetzt gerade beschrieben habe, die ich jetzt da kenne beispielsweise, diese 4 zum Beispiel, die diese 0,25 Kinder gekriegt haben, bei denen ist das ja jetzt auch so, die sind jetzt in dem Alter, da muss man sich nichts mehr vormachen, also im Normalfall kommt da nichts mehr. So, die 33-Jährige, wahrscheinlich auch nicht mehr. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Das ist nicht mehr wie früher, wo die schon mit 33 dann 12-jährige Söhne hatten, so wie meine Mutter beispielsweise. Und deswegen, weil sie auch so jung war und weil mein Vater auch so jung war, mein Vater war 25, als ich zur Welt gekommen bin, ist das so gewesen, dass natürlich auch das Genmaterial der Eltern noch nicht beschädigt war. So, da, ich sage auch mal vorsichtig, damals waren die Nahrungsmittel noch gesünder, das war weniger mit Gentechnik und alles war noch ein bisschen echter. Deswegen habe ich beispielsweise keine Allergien oder solche Späße. So, ich bin topfit, ich bin jetzt 38 Jahre alt, ich werde jetzt im August 39 und ich bin absolut fit. Worauf ich aber hinaus will ist, so, was ich sagen wollte ist, jetzt haben wir das erste Mal, dass diese Millennial-Generation, die hat jetzt diesen Cut. Auf einmal hat es nicht mehr geklappt. Auf einmal geht es nicht mehr weiter. Da, wo unsere Elterngeneration noch imstande war, okay, die haben auf natürliche Art und Weise, die sind jung zusammengekommen, das war völlig normal, Kinder, klar, die Frauen, die hatten, wenn sie noch ganz logisch im Kopf waren, auf natürliche Art und Weise hatten die noch das richtige Empfinden und haben dann Kinder zur Welt gebracht. Das ist jetzt meine Generation. Also wenn alle jetzt aus meiner Generation oder wenn meine Elterngeneration so gewesen wäre wie meine Generation jetzt, hätte ich gar keine Freunde. Da wäre ich alleine hier. So. Und genau das ist diese Einsamkeit jetzt auch, die auf die Frauen später wartet. Weil meine Mutter hat ja jetzt immerhin noch Kinder gemacht. So. Die ist jetzt auch 60 geworden und wenn die jetzt noch älter wird, und ich habe auch noch eine Oma, da ist ja meine Mutter jetzt auch noch da und ihre Söhne und so weiter, die hat ja auch 3 Kinder zur Welt gebracht. Und dieses Support-Netzwerk in einer Familie, was man jetzt hat, so, da ist die Oma, die hat Kinder und die hat Enkelkinder und die Enkelkinder kommen auch. Also wenn meine Oma jetzt ins Krankenhaus muss oder so, das ist ja kein Problem. Sie hat ja einen potenten Enkel, sage ich mal, der kann viel bewegen. Dann setze ich sie in den Phaeton hinten rein, ganz entspannt, da hat sie Platz, da kann sie sich den Hintern massieren lassen und fahre sie ganz entspannt ins Krankenhaus. Kann auch nochmal eine vernünftige Frage an den Arzt stellen und so weiter. Jo. Weil ich ja noch alle Tassen im Schrank habe. Jetzt ist es ja so, aber genau diese Kette ist jetzt durchbrochen. Also die Female der Millennials, also die ich sag mal 78, ich glaube Millennials sind 81, ich bin der erste Millennial, wenn man so will, aber für mich zählen die 78 geboren auch noch irgendwie mit rein. Also so 78 bis, keine Ahnung, 88, 89 geboren, irgendwo gibt es da eine offizielle Grenze, aber das ist so diese Generation und das ist das erste Mal der Cut. So, auf einmal funktioniert diese fortlaufende Entwicklung der Generationen nicht mehr. Das heißt, meine Ex-Freundin wird jetzt keine Kinder mehr kriegen, ist jetzt 38, also aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr. Und genau das, was ich gerade beschrieben habe, dieses Support-Netzwerk innerhalb einer Familie, ist jetzt ein für alle Mal unterbrochen. Das war's. Also durch diesen ausufernden Feminismus und diese feministisch geprägte Erziehung von dieser Frau, die ja jetzt ihre Jugend mit Selbstfindung und mit Wahnsinn und mit Ausbildung und so weiter verbracht hat, die am Ende des Tages nichts bringen. Mit ausuferndem Schwachsinn hat sie ihre Jugend verbracht. Jetzt war sie noch in den letzten potenten Alpha-Mann, sage ich mal, an ihrer Seite so weit getrieben, dass ich am Ende gesagt habe, okay, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, das ist mir zu blöd, ich verlasse dich, Beziehung, Game over. So, das hat sie auch noch vollbracht. So, jetzt warten auf sie wirklich nur noch Beta-Würstchen. Und aufgrund ihres, jetzt hat sie wirklich alles falsch gemacht, weil sie nicht auf sich ihre innere Stimme gehört hat oder auf eine gesunde Biologie, sondern auf all diese externen Stimmen. Ja, du bist eine selbstbewusste Frau, du brauchst dir von keinem was sagen lassen, du kannst deinen Weg so finden, wie du willst. Egal, was du tust, es ist sowieso richtig, so ist sie groß geworden. Jeden Dummscheiß kann sie machen, das ist alles in bester Ordnung. Hat sie auch gemacht, jetzt ist sie wie gesagt 38, Single und wird jetzt keine Kinder mehr kriegen. Und was ich darauf sagen, worauf ich hinaus will, final ist, damit hat sie sich selbst im Alter für diese Einsamkeit wirklich ihre Einsamkeit besiegelt. Weil wie bei meiner Oma wird es jetzt nicht mehr so sein. Sie wird keinen Enkel mehr haben, der sie in einer großen Business-Limousine durch die Gegend fahren wird. Weil das ist unterbrochen, das ist vorbei. Sie wird keinen Sohn mehr haben, der später, so als ich jetzt, muss man mal kurz überlegen, in dem Alter, in dem meine Ex jetzt ist, da war meine Mutter, da war ich schon 17. Da war ich schon 17, das muss man sich mal vorstellen. Wie krass das ist. Das heißt, meine Mutter hat in dem Alter von meiner Ex jetzt fast einen volljährigen Sohn. Und da drin ist auch die Kraft der Frau quasi begründet. Also ich meine, ich will mich nicht beschweren, ich bin jetzt dankbar, dass es so ist, weil diese moderne Frau ist ja, wie wir wissen, wir Red Pill Männer wissen natürlich, um die Wichtigkeit, unseren eigenen Weg zu gehen, damit wir unsere Souveränität, unsere Freiheit bewahren können, gerade in unserer heutigen, im Kontext unserer heutigen Gesellschaft. Darauf will ich nicht hinaus. Ich will darauf hinaus, dass mir die Frauen schon fast leid tun. Also ich bin zwar einerseits dankbar, dass ich so weit durchgekommen bin, dass ich meinen eigenen Weg gehen kann und meine Freiheit habe und nicht an so eine Viehfell bis ans Ende aller meiner Tage getackert bin. Das ist wirklich großartig. Vielen Dank dafür. Aber die Frauen tun mir schon leid. Also dass keiner die mehr, also ich habe zu meiner Ex immer gesagt, ich muss quasi gegen dich argumentieren, um für deine eigenen Interessen zu sprechen. Das ist wahnsinnig anstrengend, habe ich ihr gesagt. Das kann doch gar nicht sein. Dass ich gegen, wie gesagt, gegen deine eigenen Widerstände argumentieren muss, weil ich deine Interessen mit im Sinn habe. So, wer will das tun? Also ich möchte es nicht mehr tun. Ich habe das getan. Ich musste gegen ihre Widerstände vorgehen, weil meine Argumentation ihre Interessen mit berücksichtigt und ich wollte mit berücksichtigen, dass für sie alles besser wird. Und trotzdem hat sie gegen mich argumentiert. Also wenn sie gegen mich argumentiert hat, habe ich ihr auch immer erklärt, das hat sie auch nicht verstanden, wenn sie gegen mich argumentiert hat, hat sie eigentlich nur gegen ihre ureigenen Interessen selbst argumentiert. Und als Mensch tut mir das leid. Als Egoist muss ich sagen, danke, dass es so gekommen ist. Ich bin raus aus diesem Wahnsinn. Aber als Mensch muss ich sagen, diese Generation Viehfels, diese Millennials, keine Kinder, einer völligen Fehlindoktrination aufgelaufen, die tun mir wirklich leid, weil die werden der maximalen Einsamkeit ausgesetzt sein. Das werden ganz, ganz einsame Weihnachten, wenn die erst 70 sind. Wer will die sehen? Die will ja jetzt schon bald keiner mehr sehen. Aber wer will die denn sehen, wenn die 55, 60 sind? Keiner will die mehr sehen. Weil der Wert einer Frau ist nun mal ihre Jugend. Mein Wert ist mein Verstand, mein Wesen, meine Gesprächsfähigkeit. Oder auch mit mir ein Gespräch zu führen, ist ja dahingehend interessant, weil mit mir kann man wirklich ergebnisoffen ein Gespräch führen. Ich muss nicht vorgefärbt oder beziehungsweise ich verfolge gar keine Agenda. Wenn ich mich jetzt mit einem Freund nachher treffe und wir uns unterhalten und er ein besseres Argument liefert als ich, dann bin ich bereit, von meiner Linie abzuweichen. Wenn sein Argument greifbarer ist und einfach die bessere Wissensgrundlage bietet, dann muss ich natürlich sagen, okay, auf dem Gebiet bin ich jetzt nicht so fit, muss ich mich mal schlau machen. Das mache ich dann auch. Oder, wie gesagt, ich kann halt ergebnisoffen sprechen. Und ich kann Argumenten nachgeben. Also wenn jemand ein stärkeres Argument hat, wirklich, das auf Intelligenz basiert und da hat sich jemand Gedanken gemacht, mehr als ich, hat die Zusammenhänge besser begriffen und kann sie besser argumentieren, bin ich gerne bereit, ergebnisoffen mich zu unterhalten. Natürlich, dann muss ich auch mal zurückrudern und sagen, oh, aus der Perspektive habe ich das noch nicht beleuchtet, bin ich bereit, von meinem Standpunkt abzuweichen und mich selber zu korrigieren, weil das ist ja Weiterentwicklung. Das ist ja mit den Frauen überhaupt nicht möglich. Also die sind ja festgezurrt in ihrem Wahnsinn und die wollen ja auch gar nicht. Also die wollen ja, dass ich auf ihre Wahnsinnsagenda mit eingehe und sie da unterstütze in dem Schwachsinn. Und da manipuliert sie mich, beschämt mich, gaslightet mich ohne Ende. Das tut mir aber leid für die Frauen, weil jetzt sehe ich das, halt in diesem breiten Kontext von meiner Oma zu meiner Mutter zu meiner Generation. Und da wird es für die Frauen halt wirklich einsam. Und da ist auch die Superkraft der Frau, die hat ihre Jugend, die kann den mit ihrer Jugend, ich sag jetzt mal von 18 bis 30, wollen wir die Wall da mal rauslassen, gehen wir mal von 18 bis 30, dann kommt die Wall, da geht sie durch, dann leidet die Attraktivität. Aber bis dahin, also wenn ich es jetzt von meiner Ex sehe, als die 23 war, die hätte jeden Mann, und das ist auch, und deswegen verstehe ich diese Frauen, die kann man auch nicht mehr verstehen, also man kann sie schon verstehen, aber man will das auch gar nicht mehr verstehen, weil die sind so blöd. Also die könnte wirklich in dieser Zeit sich einen Mann raussuchen. Die müsste aufhören, das Karussell zu reiten. Die könnte, hätte sich mit 23 jeden Mann bekommen können. Jeden Supersportler, jeden Milliardär, jeden, alles hätte sie haben können. Jeden Alpha hätte sie an sich binden können. Jeden. Mit dieser manipulativen Macht der Schönheit, die sie hatte in dem Alter. Hätte sie jeden Mann bekommen können. Jeden Unternehmer, ob es ein Elon Musk ist, die hätte sogar die alte von, also die hätte irgendeine Frau wegblasen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn der Mann schon eine Frau an seiner Seite gehabt hätte, hätte sie die wegblasen können, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dieser Schönheit. Und was hat sie mit dieser Jugend gemacht? Deswegen, ich belächle die Weiber nur noch, die so wunderschön sind und sitzen irgendwo in der Kasse bei Aldi. Die haben nichts begriffen, gar nichts. So, also, wer hat die beraten? Wer hat denen gesagt, dass du jetzt deine Jugend nimmst und setzt dich bei Aldi an der Kasse und machst eine Ausbildung? Also, oder ja, wie gesagt, man muss sie machen lassen. Ich bin raus. Ich will damit auch nicht, ich will mir, weil die verstehen es ja nicht. Also früher hätte ich noch gedacht, ich will eine Frau retten, ich will ihr die Welt erklären. So, weil das, was du machst, hätte ich früher gedacht, hat doch nichts mit der Realität zu tun. Wir oder du oder was auch immer, wir haben solche Möglichkeiten, hätte ich als Bluepiller noch gedacht. Und du verstehst das nicht? So mit meiner Ex jetzt zum Schluss auch. Dachte ich auch, guck mal, wir haben diese Möglichkeiten, wir haben diese Immobilie, wir sind finanziell so stabil, wir können jetzt unser Imperium aufbauen, Stück für Stück. Und du verstehst das nicht? Es ist unglaublich. Ja, aber diese logischen Gedankengänge, die können nicht auf den Long Run denken. Es ist halt einfach nicht möglich. Und da tun die mir halt wirklich leid, weil jetzt haben die so kurzfristig gedacht, dass die sogar auf diese Lüge reingefallen sind, dass sie geglaubt haben, ich kann alles immer weiter nach hinten schieben, kann auch noch Kinder kriegen, wenn ich 35, 37, 42, das scheint ja bei denen Allgemeinwissen zu sein, dass das so ist. Und ich habe ja auch ein Video dazu gemacht, kann ich hier am Ende auch nochmal verlinken. Und die Realität spricht dann eine ganz andere Sprache. Und und deswegen kann ich nur sagen, das wird erschreckend in der Zukunft. Also wenn diese ganzen Frauen, die ich da jetzt kenne, die jetzt wirklich Single sind, die wirklich maximale Fee-Fails sind, die von ihrer Mutter völlig fehlindoktriniert wurden, so nach dem Motto, go girl, du kannst alles ganz alleine, du brauchst keinen Mann, du kannst die Welt erobern. Nein, kann sie nicht. Keine Frau kann die Welt erobern. Das ist einfach nicht möglich. Vielleicht kann es eine von zig Milliarden, aber die wenigsten können es, darüber sind wir uns einig. Und auf diesen ganzen Geistesviren sind die quasi reingefallen. Und deswegen bin ich der Meinung, das Erwachen wird da kommen und das Erwachen wird ganz schön wehtun. Also wenn die diese geistigen Eingebungen eines Tages hat, die ich jetzt schon lange habe, wie ich euch sagen kann, guck mal, wenn wir jetzt schauen von Oma, Mutter und so weiter, bei denen hat es irgendwie noch geklappt und weil es bei denen geklappt hat, auch wenn nicht alles richtig war, aber auf diese Art und Weise hat es noch geklappt und deswegen haben die jetzt dieses familiäre Support-Netzwerk. Und deswegen ist auch die Superkraft einer Frau, Söhne zu kriegen. Das habe ich mir auch mal so zurechtgedacht. Was hat denn eine Frau, die ihr Leben lang gearbeitet hat, dann wird sie arbeitslos, so meine Mutter jetzt kriegt eine kleine Rente als Friseurin, das ist alles lächerlich. Die kann nichts mehr bewegen. Aber eine Frau jetzt beispielsweise, die 5 Söhne gemacht hat und den Söhnen auch noch eine gute Mutter war, die sich nicht immer nur die Frage gestellt hat, weil viele Mütter manipulieren ja die Söhne zu ihrem eigenen, für ihre eigenen Zwecke. Also meine Mutter war auch oft so, dass sie immer nur ich. Ich hab mal von meiner Mutter gesprochen, ich habe noch nie eine Frau so oft ich, mir, meins, ich, will, immer nur von sich gesprochen. Also da habe ich auch zu ihr gesagt, ich habe noch nie eine Frau in so wenigen Sätzen so viel das Wort ich gebrauchen hören. Es ist ja echt nervig. Also wirklich ich-zentriert, also wirklich narzisstisch auch sehr auf sich gerichtet. Das ist jetzt im Alter ruhiger geworden. Jetzt erkennt sie den Wert eines Mannes und ist auch, jetzt hat sie auch tatsächlich mit 60 gesagt, oh, hätte ich mal deinen Vater früher, wäre ich mal nicht immer so dagegen gegangen, hätte ich auch mal mehr eingesehen, sagt sie. Also heute würde ich das alles viel ruhiger sehen. Ja, jetzt ist es zu spät. Als sie in ihrer Blüte war mit 28, 30 so, oder beziehungsweise auch mit früh jünger, mit 21, 22, 25, war wahnsinnig anstrengend, hat sie auch nichts sagen lassen. Also wie alle anderen. Nur wenigstens hat sie das noch irgendwie dazwischen vollbracht. Diese Fehlindoktrination war noch nicht ganz so abgeschlossen, dass sie es dazwischen noch vollbracht hat, Kinder zu kriegen. Das kriegen diese modernen Viehfelds nicht mehr zustande. Und deswegen werden das sehr, sehr einsame Weihnachten werden in der Zukunft. Und da wird es auch kein Support-Netzwerk mehr für die geben und gar nichts mehr. Und ob der Staat dann noch in der Lage sein wird, diese Massen von Frauen, ob er das noch kann und will, dann die durchzufüttern, das steht alles in den Sternen. So eine Prognose kann ich nicht abgeben. Aber ich werde es nicht mehr tun. Also das hat das Fee-Fail-Dasein gebracht, dass ich das nicht mehr tun werde. Und ja, also aus menschlicher Sicht tun mir diese anderen Menschen leid. Ich lasse es logischerweise nicht an mich ran, werde meinen eigenen Weg weitergehen. Aber ist schon traurig. Also ist schon traurig, dass es da Generationen von Frauen geben wird, die einfach jetzt, also mit dieser Millennial-Generation kommt einfach so ein klar, so ein Cut. So, da hat ist der Feminismus völlig ausgeufert und die haben einfach gedacht, die haben ewig Zeit wie wir Männer. Aber haben die nicht. Also wie gesagt, wenn ich jetzt angenommen, ich würde jetzt unter diesen Umständen keine Kinder machen. So, das wäre mir, dafür habe ich meine Kinder viel zu lieb, um sie unter diesen Umständen auf diese Welt zu bringen. Aber wenn ich jetzt beispielsweise ein Umfeld, ich bin jetzt 38, ich werde jetzt 39, ist noch vieles möglich, geschäftlich. Wenn ich jetzt ein Umfeld schaffen würde, wo ich eine kontrollierte Umgebung schaffen kann, also der absoluten Dominanz, also als Multimillionär zum Beispiel, angenommen, ich hätte jetzt 50 Millionen. So, dann könnte ich mir natürlich eine Umgebung schaffen, die ich absolut dominiere und kontrolliere. Auch wenn man mal den nationalen Kontext verlässt und mal ein bisschen internationaler denkt. Das kann man ja dann tun mit 50 Millionen zum Beispiel. Ist jetzt nur ein fiktives Beispiel. Dann könnte ich den Entschluss fassen, okay, ich besorge mir eine junge Frau mit guter Genetik und 21 und will jetzt nochmal einen Sohn zeugen. Könnte ich machen, auch mit 50, 52 noch, wenn ich es denn wollte. Diese Möglichkeiten haben die Frauen einfach nicht. Und haben genauso geglaubt wie wir Männer, wir können Ewigkeiten warten. Also wenn ich noch einen Stammhalter zeugen wollte, hätte ich die Möglichkeit. Ich kann jetzt alleine arbeiten, ich kann meinen eigenen Weg gehen, ich habe alle Möglichkeiten. So, ich könnte mich jetzt, wenn ich es denn schaffe, finanziell auf ganz solide Füße stellen, alles ist möglich und dann kann ich eine Umgebung schaffen, die ich kontrolliere und aus dieser Dominanzposition könnte ich dann nochmal Kinder, ein Sohn wäre mir lieber, Tochter nimmt man dann auch, aber ich hätte dann, wenn schon, dann gern einen Sohn. Unter meinen jetzigen finanziellen Aspekten würde ich es nicht mal erwägen, weil ich weiß, dass ich diese Kontrolle nie bekommen kann über die komplette Situation. Das wollte ich heute mal mit euch teilen. Ich denke, das ist ganz interessant und achtet mal drauf. Also ich bin wirklich der Meinung, das wird für viele, viele Frauen einsame Weihnachten werden. Und die sind ja jetzt gerade auf der, auch wenn sie keine Kinder haben, sind sie trotzdem von der Optik von einer MILF und sind jetzt quasi gerade auf der Kippe, also zur GILF. Also mit 50, die kippen gerade alle. So, das wird nicht mehr besser. Die haben dann auch irgendwann einem Mann wirklich gar nichts mehr zu bieten. Also ich sag mal, ab 50 irgendwann springt ja nicht mehr der handelsübliche Blue Pillar drauf an. Also schrecklich, in welche aussichtslose, unumkehrbare Situation die sich gebracht haben. Auch gepusht durch deren Mütter, die ihnen eigentlich hätten was Besseres beibringen müssen. Das sind nur meine Beobachtungen zum heutigen Video. Männer, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich freue mich auf eure Daumen hoch. Ich freue mich auf eure Abos. Roomtour habe ich geplant. Steht alles in den Startlöchern. Ist noch nicht gedreht, aber ich habe schon meine Gedanken, meine Planung und so weiter. Und ist ja nicht mehr viel bis 1000. Sind ja noch 52 Abonnenten. Wir gemeinsam werden das schaffen. Männer, ich danke euch für euren Support und wir sehen uns morgen. Tschüss.